Während des Frühstücks sagte Orso, der sein neues Kostüm anbehalten hatte, zu seiner Schwester, der Reisekoffer enthalte auch eine Anzahl Bücher. Und er gedenke noch weitere aus Frankreich und Italien kommen zu lassen, an denen Columba sich weiterbilden könne. Denn es ist eine Schande, fügte er hinzu, dass ein so großes Mädchen wie du noch unbewandert ist in Dingen, die auf dem Kontinent jedes kleine Kind weiß. Ihr habt recht, Bruder, antwortete Columba. Ich weiß genau, was mir alles fehlt und will gern arbeiten, besonders wenn ihr mich gütigerweise unterrichten wollt. Es vergingen mehrere Tage, ohne dass Columba den Namen Baricini erwähnt hätte. Sie sorgte aufmerksam für ihren Bruder und sprach mit ihm häufig über Miss Neville. Orso gab ihr französische und italienische Bücher zu lesen und war immer wieder erstaunt, sowohl über die Verständigkeit und den Scharfsinn ihrer Bemerkungen, wie über ihre tiefe Unkenntnis selbst der gewöhnlichsten Dinge. Eines Morgens, nach dem Frühstück, ging Columba einen Augenblick hinaus und, anstatt wie gewöhnlich mit einem Buch und Papier zurückzukommen, erschien sie mit ihrem schwarzen seidenen Schleier auf dem Kopfe. Ihre Miene war noch ernster als gewöhnlich. »Bruder«, sagte sie, »ich bitte euch, mit mir auszugehen.« »Wohin soll ich dich begleiten?«, fragte Orso und bot ihr den Arm. »Eures Armes bedarf ich nicht, Bruder, aber nehmt euer Gewehr und eure Patronentasche. Ein Mann sollte das Haus niemals unbewaffnet verlassen.« »Na gut, man muss sich den Sitten des Landes fügen. Wohin gehen wir?« Columba antwortete nicht. Sie zog den Schleier enger um ihren Kopf, rief den Hund und machte sich auf den Weg. Orso folgte ihr. Sich mit großen Schritten aus dem Dorfe entfernend, schlugen sie einen sich durch die Weinberge schlängelnden Pfad ein. Sie schickte den Hund voraus und gab ihm ein Zeichen, das er genau zu kennen schien, denn alsbald begann er im Zickzack zu laufen, bald hierhin, bald dorthin, sich immer etwa 50 Schritt vor seiner Herrin haltend. Bisweilen blieb er mitten auf dem Wege stehen und sah sie schweifwedelnd an. Offenbar erfüllte er seine Pflicht des Rekognoszierens in ausgezeichneter Weise. »Wenn Muschetto bellt«, sagte Columba, »so spannt den Gewehrhahn, Bruder, und verhaltet euch ganz still.« Eine halbe Meile vom Dorfe entfernt, nach vielen Umwegen, machte Columba Halt. An einer Biegung des Weges erhob sich, etwa 3 Fuß hoch, eine kleine Pyramide aus teils noch grünen, teils verdorrten Zweigen. Die Spitze eines schwarz bemalten Kreuzes stach daraus hervor. In manchen Gegenden Korsikas, besonders im Gebirge, besteht noch die uralte, vielleicht auf einen heidnischen Aberglauben zurückgehende Sitte, dass jeder des Weges kommende Wanderer auf den Ort, wo jemand ermordet worden ist, einen Zweig oder einen Stein werfen muss. Und solange das tragische Gedenken an den Ermordeten wach bleibt, häuft sich dieses seltsame Monument mit jedem Tage höher. Columba blieb vor dem Blätterdenkmal stehen, brach von einem Sandbeerbaum einen Zweig und warf ihn auf die Pyramide. Orso, sagte sie, an dieser Stelle ist unser Vater gestorben. Wir wollen für seine Seele beten, Bruder. Sie kniete nieder, Orso tat desgleichen. In diesem Augenblick begann vom Kirchturm des Dorfes die Glocke langsam und feierlich zu läuten. Ein Bewohner von Pietranera war in der Nacht gestorben. Orso brach in Tränen aus. Nach einigen Minuten erhob sich Columba. Ihr Auge war trocken, aber ihre Miene verriet lebhafte Erregung. Sie machte mit dem Daumen das den Korsen geläufige Zeichen des Kreuzes, das einen heiligen Eid zu begleiten pflegt. Dann zog sie ihren Bruder mit sich fort. Schweigend kehrten die Geschwister ins Dorf zurück. Zu Hause angelangt, ging Orso in seine Stube hinauf. Einen Augenblick später folgte Columba ihm dorthin. Sie trug ein Kästchen in der Hand, stellte es auf den Tisch und nahm ein blutbeflecktes Hemd daraus hervor. »Das ist das Hemd eures Vaters, Orso.« Sie breitete es ihm über die Knie. »Und das ist das Blei, das ihn getroffen hat.« Sie legte 2 verrostete Kugeln auf das Hemd. »Orso, mein Bruder«, rief sie, sich in seine Arme werfend und ihn heftig umschlingend. »Orso, du wirst ihn rächen.« Sie umarmte ihn mit einer Art Wut, küsste die Kugeln und das Hemd und verließ den Raum. den Bruder wie versteinert auf seinem Stuhle zurücklassend. Eine Zeit lang brachte Ozzo es nicht über sich, die entsetzlichen Reliquien von sich zu entfernen. Endlich gab er sich einen Ruck, legte sie in den Kasten zurück, lief ans andere Ende der Stube und warf sich aufs Bett, das Gesicht zur Mauer gewandt, in die Kissen eingewühlt. Als wolle er sich dem Anblick eines Gespenstes entziehen, verharrte er lange in völliger Regungslosigkeit. Dann erhob er sich, schloss den Kasten und eilte aus dem Hause, hinaus ins Freie. Er achtete nicht darauf, wohin er ging, aber die frische Luft tat ihm gut. Er wurde ruhiger und gewann die Kraft, seine Lage mit einiger Kaltblütigkeit zu überdenken. Als er den Weg zum Dorfe, von dem er sich ziemlich weit entfernt hatte, wieder einschlug, vernahm er die singende Stimme eines sich offenbar unbelauscht glaubenden kleinen Mädchens, die langsame, monotone Weise einer Totenklage. Aufbewahrt dem fernen Sohne sein Kreuz und blutges Hemde, dass er heimgekehrt erblicke in dem Hemd die beiden Löcher. »Was singst du da, Kleine?« sagte plötzlich hervortretend Ozzo mit zorniger Miene. »Oh, ihr seid es, Ozz Anton«, rief etwas erschrocken das Kind. »Es ist ein Lied von Signorino Colomba. Ich verbiete dir, es zu singen«, schrie Ozzo mit schrecklicher Stimme. Die Kleine, den Kopf nach allen Seiten wendend, schien unschlüssig, in welcher Richtung sie am besten entfliehen könne, und vermutlich wäre sie so rasch wie möglich davongelaufen, wenn nicht die Sorge um ein zu ihren Füßen im Grase liegendes dickes Bündel sie zurückgehalten hätte. Ozzo schämte sich seiner Heftigkeit. »Was hast du da, mein Kind?« fragte er, so sanft er konnte. Und da Kilina mit der Antwort zögerte, schob er das Einschlagetuch ein wenig beiseite und sah, dass das Bündel ein Brot und verschiedene andere Nahrungsmittel enthielt. »Wem bringst du das Brot, liebe Kleine?« fragte er. »Ihr wisst es doch, Signore, meinem Onkel.« »Und ist dein Onkel nicht Bandit?« »Zu dienen, Signor Ozz Anton. Wenn du nun den Gendarmen in den Weg liefest, so würden diese dich fragen, wohin du wolltest.« Ohne zu zögern, antwortete das Kind, »ich würde ihnen sagen, dass ich den Leuten aus Lucca, die in der Macchia Holz schlagen, ihren Proviant brächte.« »Und wenn dir ein hungriger Jäger begegnete, der Lust hätte, auf deine Kosten zu dinieren und dich deiner Vorräte zu berauben? Sobald er erführe, dass die Sachen für meinen Onkel bestimmt sind, würde er es nicht mehr wagen.« »Allerdings, dein Onkel ist nicht der Mann, der sich das ihm Zukommende wegnehmen ließe. Hat er dich sehr lieb, dein Onkel?« »Oh ja, Ozz Anton. Seitdem mein Vater tot ist, sorgt der Onkel für die Familie, für meine Mutter, für mich und meine kleine Schwester. Als die Mutter noch nicht krank war, war er immer darauf bedacht, dass sie bei reichen Leuten Arbeit finde. Der Amtmann schenkt mir jedes Jahr ein Kleid und der Abbate lehrt mich den Katechismus, seit der Onkel mit ihnen gesprochen hat. Am gütigsten zu uns ist aber eure Schwester Colomba.« In diesem Augenblick erschien ein Hund auf dem Pfade. Das Mädchen, zwei Finger an die Lippen führend, ließ einen spitzen Pfiff ertönen. Der Hund kam auf sie zu, umwedelte sie und verschwand wieder im Dickicht der Macchia. Plötzlich tauchten ganz nahe hinter Ozzo zwei Männer aus einem Busch hervor, zerlumpt, aber gut bewaffnet. Schlangenartig schienen sie sich durch das Gesträuch und Gestrüpp der Myrten und der Zistrosen hindurchgewunden zu haben. »Sieh da, Ozz Anton! Seid uns willkommen«, sagte der Ältere von den beiden. »Aber was? Ihr erkennt mich nicht mehr?« »Nein«, sagte Ozzo, ihn scharf ins Auge fassend. »Es ist doch merkwürdig, wie ein Bart und eine Zipfelmütze den Menschen verändern können. Seht nur etwas genauer hin, Leutnant de la Rebia. Habt ihr eure alten Mitkämpfer von Waterloo schon ganz vergessen? Und sogar mich, den Brando Savelli, der euch zur Seite an jenem Unglückstage so manche Patrone abgebissen hat?« »Was, du bist es?« rief Ozzo. »Und anno 1816 bist du dann desertiert?« »Es ist so, wie ihr sagt, Leutnant. Beim Teufel, der Dienst war verdammt langweilig geworden. Und außerdem hatte ich auf dieser Insel eine Rechnung zu begleichen.« »Kili, du bist ein braves Mädchen. Bediene uns rasch, denn wir haben Hunger.« »Ihr macht euch keine Vorstellung davon, Leutnant, welch gewaltigen Appetit man in der Macchia entwickelt. Wer schickt uns das? Signorina Colomba oder der Amtmann?« »Weder sie noch er, lieber Onkel, sondern Es war die Müllerin, die mir das für euch gegeben hat. Und dazu eine Decke für Mama. Was will sie von mir? Sie sagte, dass die Luca-Leute, die sie für die Feldarbeiten angenommen hat, jetzt plötzlich außer den Kastanien 35 Soldi verlangen, wegen des Fiebers, das unterhalb von Biedranera ausgebrochen sei. Diese Faulpelze. Na, ich werde sehen, was sich machen lässt. Aber jetzt ohne Umstände, Leutnant, wollt ihr das Diner mit uns teilen? Zur Zeit unseres armen, abgedankten korsischen Landsmannes haben wir oft schlechtere Mahlzeiten zusammengehalten. Vielen Dank. Mich haben sie auch abgedankt, die Kerle. Hermann hat es mir erzählt. Na, ihr seid wohl nicht besonders unwillig darüber gewesen, vermute ich. Auch ihr habt ja in diesem Lande noch eine Rechnung zu begleichen. Aber nun los, Priester, zu Tisch, wandte sich der Bandit an seinen Kameraden. Signor Orso, ich stelle euch hiermit den Herrn Abate vor. Das heißt, ich weiß nicht recht, ob er wirklich die Priesterweihen empfangen hat. Jedenfalls fehlt es ihm nicht an der nötigen Gelehrsamkeit. Ich bin ein armer Student der Theologie, Signore, sagte der zweite Bandit, den man verhindert hat, seiner Berufung zu folgen. Wer weiß, Brandolaccio, vielleicht wäre ein Papst aus mir geworden. Welcherlei Ursache hat die christliche Kirche eurer Erleuchtungen beraubt, erkundigte sich Orso. Ein Nichts, Signore. Eine kleine Abrechnung, wie Freund Brandolaccio sagt. Während ich zu Pisa auf der Universität in heiligen Folianten umherstöberte, beging zu Hause eine Schwester von mir gewisse Dummheiten. Ich musste nach Korsika zurück, um sie zu verheiraten. Aber der präsumtive Herr Gemahl hatte es gar zu eilig. 3 Tage vor meiner Ankunft starb er an einem hitzigen Fieber. Somit wandte ich, wie ihr an meiner Stelle auch getan hättet, meine Aufmerksamkeit dem Bruder des Dahingeschiedenen zu. Doch es ergab sich, dass er längst verheiratet war. Was ließ ich da tun? In der Tat, das war unbequem. Und was tatet ihr? Es gibt Fälle, wo eine ordentliche Ladung das einzig gebotene Mittel ist. Das will besagen, dass ich ihm eine Kugel in den Kopf gejagt habe, erklärte der Bandit kühl. Orso empfand eine Regung des Grauens. Die Neugier jedoch und vielleicht auch der Wunsch, nicht gar so schnell wieder nach Hause zu kommen, ließen ihn an seinem Platze bleiben und das Gespräch fortsetzen, mit 2 Leuten, deren jeder mindestens einen Mord auf dem Gewissen hatte. Während der Theologe sprach, legte Brandolaccio Brot und Fleisch vor ihn hin. Dann bediente er sich selbst und gab auch dem Hunde seinen gebührenden Anteil. Dieses außerordentliche Hundetier stellte er dem Leutnant unter dem Namen Brusco vor, als ein Wesen, begabt mit der wundersamen Fähigkeit, einen Gendarmen unter jeder erdenklichen Verkleidung zu erschnuppern und zu entlarven. Endlich schnitt er auch der Nichte ein Stück Brot und eine Scheibe geräucherten Schinkens ab. »Es gibt kein schöner Leben als das Räuberleben«, ließ nach einigen mächtigen Bissen der Studierende der Gottesgelahrtheit sich begeistert vernehmen. Ihr werdet es vielleicht eines Tages selber kennenlernen, Signor della Rebbia, und dann werdet ihr sehen, wie herrlich es ist, nichts über sich anzuerkennen als die eigene Machtvollkommenheit. Der Bandit, der bisher Italienisch gesprochen hatte, fuhr jetzt auf Französisch fort. Für bürgerliche junge Leute ist Korsika kein sehr amüsantes Land, für uns Banditen aber welch ein Paradies. Alle Weiber sind in uns vernarrt. Wie ihr mich da vor euch seht, habe ich 3 Liebchen in 3 verschiedenen Kantonen der Insel. Überall bin ich zu Hause und eine von ihnen ist die Frau eines Gendarmen. Ihr sprecht viele Sprachen, Signore, sagte Orso in ernstem Tone. Wenn ich jetzt Französisch spreche, so deshalb, weil Maxima debetur pueris reverentia. Kindern ist man größte Rücksicht schuldig. Es liegt Brandolaccio und mir sehr am Herzen, dass die Kleine keinen Finger breit vom rechten Wege abweiche. Wenn sie 15 wird, sagte Kilinas Oheim, so will ich sie verheiraten. Ich habe schon eine gute Partie in Aussicht. Und du wirst selber den Brautwerber machen? Fragte Orso. Gewiss. Wenn ich zu einem reichen Manne gehe und ihm sage, ich, Brando Savelli, sähe es gern, wenn euer Sohn meine Nichte, die Michelina Savelli, heiratete, glaubt ihr, dass er sich dann erst lange besinnen würde? Das möchte ich ihm auch nicht geraten haben, sagte der andere Bandit. Die Hand des Kameraden Brando kann sehr unsanft zupacken. Wenn ich ein gemeiner Kerl wäre, sagte Brandolaccio, ein Lump, eine Kanaille, brauchte ich nur, meinen Sack zu öffnen, und die Silbertaler würden nur so hineinregnen. Dein Sack enthält wohl etwas, was sie besonders anlockt, fragte Orso lächelnd. Nein, nichts derartiges. Aber wenn ich, wie es einige getan haben, einem reichen Kerl schriebe, ich brauche 100 Franken, so würde er nichts Eiligeres zu tun haben, als sie mir zu schicken. Aber ich bin ein Mann von Ehre, Leutnant de la Rebia. Ihr müsst wissen, Signore, sagte der Abbate, dass es in diesem scheinbar so harmlosen Lande Lumpen gibt, die sich die Achtung, die unsere Gewehre uns verschafft haben, zunutze machen, indem sie heimtückisch unsere Handschrift fälschen. Vor ungefähr einem halben Jahr sah ich in der Gegend von Orezza einen Bauersmann auf mich zukommen, der unterwürfig den Hut zog und sagte, »Herr Abbate«, so nennen Sie mich ja alle, »lasst mir doch noch etwas Zeit. Ich habe nicht mehr als 65 Franken zusammenbringen können.« Ganz erstaunt frage ich, 65 Franken, was soll das bedeuten, du Wicht? »Ja«, antwortet er, »die 100, die ihr von mir verlangt habt, konnte ich mit dem besten Willen nicht auftreiben.« »Was, du Narr, ich soll 100 Franken von dir verlangt haben? Ich kenne dich ja gar nicht.« Und da zeigt er mir einen schmutzigen Wisch, auf dem ihm anbefohlen wird, an einem bestimmten Orte die Summe von 100 Franken niederzulegen, widrigenfalls sein Haus in Brand gesteckt und seine Kühe totgeschlagen werden würden, von Giocanto Castriconi, das ist mein Name. Man hatte die Frechheit gehabt, meine Handschrift nachzuahmen. Was mich aber am meisten empörte, war, dass der Brief von orthografischen Fehlern wimmelte. Der angebliche Brief eines Mannes, dem auf der Universität die höchsten Preise zuerkannt worden sind. »Wohin solltest du das Geld bringen?«, fragte ich den Mann. »Ich soll es unter einer Pinie eingraben. Der Ort war genau angegeben.« »Und wann?« »Gerade heute.« »Gut, so trag es hin.« Der Kerl bringt das Geld hin, gräbt es am Fuße des Baumes ein und kommt wieder zu mir. Wir verstecken uns in der Nähe und warten. Nach 6 tödlich langen Stunden tauchte ein Kerl aus Bastia auf, von dem ich wusste, dass er ein ganz niederträchtiger Wucherer war. Er bückt sich, um das Geld auszugraben. Ich gebe Feuer und treffe ihn so gut, dass sein Kopf genau auf die eben zum Vorschein kommenden Taler hinschlägt. »Jetzt, du Idiot«, sage ich zu dem Bauer, »nimm dein Geld zurück und lass es dir nicht wieder einfallen, den Giocanto Castriconi einer Gemeinheit für fähig zu halten.« Zitternd nimmt der arme Teufel seine 65 Franken an sich, bedankt sich, kriegt zum Abschied noch einen Tritt von mir und läuft davon. »Abbate«, sagte Brandolaccio, »ich beneide dich um diesen Flintenschuss, aber die Sonne ist schon im Untergehen und da ihr aus Anton nicht mit uns habt essen wollen, so rate ich euch, Signorina Colomba nicht länger warten zu lassen. Auch scheint es mir nicht sonderlich geraten, in der Dunkelheit umherzuspazieren. Warum habt ihr euer Gewehr nicht mitgenommen? Es gibt viele böse Menschen hierzulande. Seid auf der Hut. Für heute Abend allerdings ist vielleicht nichts zu befürchten. Die Baricini haben den Präfekten bei sich zu Gaste. Er ist auf dem Wege nach Corte, wo er lächerlicherweise einen feierlichen Grundstein legen soll und bleibt die Nacht bei jenen Leuten. Aber morgen sind sie frei, die Baricini. Da ist der Vincentello, ein schlimmer Bursche, und der Orlanduccio, der auch nicht viel besser ist. Richtet es möglich so ein, dass ihr einzeln mit ihnen zusammentrefft. Heute mit dem einen und morgen mit dem anderen. Und vor allem, seid misstrauisch. Seht euch vor. Danke für den Rat, sagte Orso. Aber jene Leute und ich haben nichts miteinander zu schaffen. Solange sie nicht zu mir kommen, habe ich ihnen nichts zu sagen. Der Bandit schnalzte vielsagend mit der Zunge, antwortete aber nicht. Orso erhob sich, um zu gehen. »Übrigens«, sagte Brandolaccio, »habe ich euch noch nicht gedankt für euer Pulver. Es ist mir sehr zustatten gekommen. Jetzt fehlt mir nichts mehr oder höchstens ein paar Schuhe. Aber dieser Tage mache ich mir selber ein paar aus Schaffell.« Orso ließ 2 5-Franken-Stücke in die Hand des Banditen gleiten. »Es war Colomba, die dir das Pulver geschickt hat. Hierfür kauft ihr ein paar Schuhe.« »Macht keine Dummheiten, Leutnant«, rief Brandolaccio und gab ihm die beiden Geldstücke zurück. »Haltet ihr mich für einen Bettler? Brot und Pulver nehme ich an, aber ich will nichts anderes.« »Ich dachte, alte Soldaten dürften sich gegenseitig wohl ein bisschen helfen. Also, adieu.« Aber bevor er ging, praktizierte er das Geld heimlich in den Sack des Banditen. »Adieu, aux Saint-Anne«, sagte der Theologe. »Vielleicht sehen wir uns bald in der Macchia wieder.« Orso hatte seine ehrenwerten Landsleute seit etwa einer Viertelstunde verlassen, als er eilige Schritte hinter sich vernahm. Es war Brandolaccio. »Das ist ein wenig stark, Leutnant«, rief der Bandit keuchend. »Hier sind eure 10 Franken. Von einem anderen hätte ich den Streich nicht so glatt hingenommen. Viele Grüße an Signorino Colomba. Ihr habt mich ganz außer Atem gebracht. Adieu.« Colomba hatte sich wegen der langen Abwesenheit ihres Bruders etwas geängstigt, nahm aber, als sie ihn zurückkehren sah, ihre gewöhnliche Miene ruhiger Entschlossenheit alsbald wieder an. Beim Nachtessen erzählte Orso ihr von seinem Zusammentreffen mit den Banditen und wagte sogar einige Scherze anzubringen über die moralische und religiöse Erziehung, der die kleine Kelina seitens ihres Onkels und des Gottesmannes Castriconi teilhaftig wurde. »Brandolaccio ist ein ehrenwerter Mann«, sagte Colomba. »Von Castriconi habe ich allerdings sagen hören, er sei ein Mensch ohne sittliche Grundsätze.« »Ich glaube«, erwiderte Orso, »dass die beiden einander nichts nachgeben. Sie liegen beide mit der Gesellschaft im Krieg. Ein erstes Verbrechen treibt sie zu immer neuen Missetaten. Und doch sind sie vielleicht weniger schuldig als manche Leute, die nicht in der Macchia wohnen.« Ein Schimmer der Freude erglomm auf dem Antlitz seiner Schwester. »Ja«, fuhr Orso fort, »diese armen Kerle haben ihre besondere Auffassung von Ehre. Eine grausame Tradition, nicht aber niedrige Gewinnsucht, hat sie in das Leben geworfen, das sie führen.« »Bruder«, sagte dann Colomba und schenkte ihm Kaffee ein, »hast du gehört, dass vergangene Nacht Carlo Battista Pietri am Sumpffieber gestorben ist?« »Wer ist dieser Pietri?« »Ein Bewohner unseres Dorfes. Der Mann von jener Maddalena, die das Notizbuch unseres sterbenden Vaters in Empfang genommen hat. Sie hat mich gebeten, zur Totenwache zu kommen und etwas zu singen. Auch ihr müsst hinkommen, Bruder. Die Leute sind unsere Nachbarn. Und in einem so kleinen Ort wie Pietranera darf man sich der üblichen Höflichkeit nicht entziehen.« »Zum Teufel mit deiner Totenwache, Colomba! Es missfällt mir im höchsten Grade, dass meine Schwester sich vor aller Welt als visionäre Dichterin produzieren soll.« »Auch so«, erwiderte Colomba. »Jedes Volk hat seine besondere Art, die Toten zu ehren. Der Vocero, die Totenklage, stammt von unseren frühesten Vorfahren und wir müssen den uralten Brauch respektieren. Maddalena hat keine Begabung dafür. Und die alte Fiodespina, die beste Voceratrice der Gegend, ist krank. Irgendjemand aber muss da sein, das Totenlied vorzutragen.«